Iposima, der Wunderpille. Für Apotheken und Labors oder das Äquivalent zu Homöopathie. 2,5 mg Olanzapin. 2,5 mg Flüssigkeit Risperidon. 2 mg Clonazepam. 2 mg Pasidol. Die Behandlung in 3 Tagesdosen.